Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute zum Kuckuck. Unser Eins ist es sich gewohnt, auf dem Boden zu bleiben. Deshalb freute ich mich über den Anruf von Herrn Fuhrer, der mit mir unbedingt nach London fliegen wollte. Ich freute mich auf reichlich schottischen Whisky und fuhr zum Flughafen. Zusammen mit Herrn Fuhrer bestieg ich die Boeing 747, die eine halbe Stunde später abhob und Richtung Heathrow flog. Erst kurz vor der Landung erfuhr ich mehr über meinen Auftrag. Sie bleiben in meiner Nähe, was auch immer geschehen mag. Ich weigere mich aber, mit Ihnen ein Doppelzimmer zu teilen. Das ist nicht notwendig. Wir fliegen mit der nächsten Maschine wieder zurück. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Unser Eins kann sich keine teuren Ferien leisten. Aber auf Kosten eines Klienten würde ich gerne einmal über die Stränge hauen. Sie sind hier, um mich zu beschützen. Haben Sie eine kugelsichere Weste dabei? Nein, aber mein Unterhemd hat schon einiges erlebt. Gut. Ich werde auf dem Flughafen Heathrow einen Koffer in Empfang nehmen. Sie werden diese Übergabe beobachten und allenfalls einschreiten, wenn sich jemand des Koffers bemächtigen möchte. Ist das alles? Und dafür kriege ich 3 schöne Tausender. Abzüglich der Flugkosten, versteht sich. Wir fliegen Business. Tatsächlich. Und weshalb kriege ich keinen Single Malt zum Frühstück? Sie bleiben nüchtern. Und jetzt bitte ich Sie zu schweigen. Ich brummte etwas und schloss die Augen. Das Flugzeug schlingerte ein wenig, ehe es auf der Piste aufsetzte. Mein Klient setzte sich in die Flughafen-Cafeteria. Ich setzte mich einige Tische entfernt ebenfalls und bestellte mir einen Kaffee. Er schmeckte nach aufgebrühtem Karton und sah auch so aus. Ich gesellte mich zu einer Frau, die meinen Klienten schon seit Minuten auffällig, unauffällig zu beobachten schien. Ich beobachte niemanden. Ich sitze nur ein wenig herum und warte. Ist es etwa verboten? Sie saßen in der gleichen Maschine wie dieser Herr dort. Und offenbar warten Sie ebenfalls auf die Maschine, die zurück in die Schweiz fliegt. Na und? Ich fliege für mein Leben gern. Der Flug ist das Ziel, sage ich immer. Ich könnte täglich fliegen. Glücklicherweise kenne ich eine Frau, die bei einer Fluggesellschaft arbeitet. Sie vermittelt mir manchmal Tickets für solche Flüge, spottbillig. Der Spaß kostet mich nicht mal 100 Franken. Sie schielen immer noch auf den Mann. Hat es Ihnen angetan, oder was? Ach, sind Sie nicht bei Trost? Einen schlappen Kerl habe ich schon zu Hause. Na, wenn schon, müsste ein Jüngerer her. Ein knackiger Flight Attendant. Aber einer, der nicht vom anderen Ufer ist. Boah, jetzt winkt mir dieser Kerl auch noch zu. Was soll denn das? Er winkt nicht Ihnen, sondern mir. Ach, so ist das. Na, das hätte ich mir ja gleich denken können. Seltsam ist nur, dass Sie kein Kettchen am Hals tragen. Aber ist mir auch egal. Ich bin tolerant, solange es mich nichts angeht. Ich lächelte und sah, wie mein Klient einen Koffer in Empfang nahm. Es war ein relativ kleines, ziemlich unförmiges Ding. Die Frau neben mir wurde unruhig und plötzlich hielt sie nichts mehr und sie stürzte sich auf meinen Klienten. Dieser Koffer gehört mir. Geben Sie her. Hey, was soll das? Maloney, schreiten Sie ein, beschützen Sie mich. Diese Frau ist hysterisch. Ich bin nicht hysterisch. Ich will bloß diesen Koffer wieder haben. Jetzt reicht es aber. Wenn Sie nicht augenblicklich Ruhe geben, schütte ich Ihnen eine Kanne britischen Kaffee über den Kopf. Sie drohen mir? Das ist eine Frechheit. Ich bin im Recht. Sie sind eine impertinente Person. Weichen Sie von mir, ehe ich mich vergesse. Oh, Sie primitiver Dieb, Sie. Sie haben kein Recht, sich hier dermaßen aufzuführen. Vielleicht können wir das in aller Ruhe bei einer Flasche Whisky ausdiskutieren. Da drüben ist ein Pub. Es gibt nichts zu diskutieren. Schaffen Sie mir die Frau vom Hals. Ha, das könnte Ihnen so passen. Ich werde Ihnen zeigen, was es heißt, eine Frau zu reizen, die mehrere Selbstverteidigungskurse erfolgreich absolviert hat. Ich mache sie zur Schnecke. Oh, du meine Güte, die Frau ist gemeingefährlich. Mein Klient ließ den Koffer fallen und eilte davon. Die Frau folgte ihm. Als die beiden eine Stunde später noch immer nicht zurück waren, setzte ich mich zusammen mit dem Koffer und einer im Duty-Free erstandenen Flasche Glenfiddich ins Flugzeug und ließ es mir wohl ergehen. Später in meinem Büro öffnete ich den Koffer und staunte nicht schlecht. Wo ist der Kuckuck? Was soll ich mit dem Ding? Hereinspaziert! Solvente Klienten bevorzugt! Entweder Sie sind ein miserabler Schütze oder das war nur ein Warnschuss. Ich bin ein hervorragender Schütze. Hände hoch und keine Bewegung. Ihnen geschieht nichts, wenn Sie tun, was ich Ihnen sage. Nur, wenn es nichts Unanständiges ist. Legen Sie die Kuckucksuhr wieder in den Koffer, schließen Sie den Koffer ab und legen Sie ihn hier neben die Tür. Und wozu das alles? Ist das die heilige Schwarzwalduhr aus Rohdiamanten gefertigt? Halten Sie den Mund und tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Oder möchten Sie, dass ich einen Streifschuss wage? Ich schüttelte den Kopf und legte die dämliche Uhr in den Koffer. Der Mann sah sich unsicher im Treppenhaus um, ehe er verschwand. Ich gab mir keine Mühe, ihm zu folgen. Stattdessen leerte ich die Flasche gänzlich und legte mich unter meinen Schreibtisch. Ich träumte von einer fliegenden Kuckucksuhr und einer Frau, die mich wüst beschimpfte. Ich benötigte einen Tag, um mich von dem Überfall zu erholen. Da sich mein Klient nicht mehr bei mir meldete, betrachtete ich den Fall als abgeschlossen. Ich wollte mir gerade Kaffee einschenken, als mein Handy klingelte und mich ein Beamter aufs Land lotste. Die Scheune war nicht zu übersehen. Sie brannte lichterloh. Üble Sache, Maloney. Kinder spielten mit Streichhölzern. Das Stroh fing Feuer und die Feuerwehr wurde viel zu spät alarmiert. Hat man sie zur Brandbekämpfung versetzt? Dann würde es mich nicht wundern, wenn bald die ganze Stadt in Flammen stehen würde. Ich bin im Dienst, Maloney. Die Feuerwehr hat hinter der Scheune ganz zufällig eine Leiche entdeckt. Das klingt schon besser. Was aber hat die Leiche mit mir zu tun? Bei der Leiche fanden wir einen Notizzettel, auf dem ihre Adresse vermerkt ist. Das wäre Grund genug, sie zu verhaften, Maloney. Moment mal, meine Adresse ist stadtbekannt. Jeder Trottel kann sie sich aus dem Telefonbuch rausschreiben. Aber nicht jeder stirbt daran. Dieser Herr hier aber schon. Neben der Leiche fanden wir einen leeren Koffer. Sagt Ihnen das etwas, Maloney? Vielleicht wollte der Mann verreisen. Schon gut, Maloney. Ich erwarte, dass Sie sich für die Ermittlungen zur Verfügung halten. Melden Sie sich übermorgen früh im Präsidium, Maloney. Und wenn ich früh sage, dann meine ich auch früh. Ist das klar? Wenn Sie noch ein wenig stärker spucken, wird dadurch vielleicht das Feuer gelöscht. Ich spucke nicht, Maloney. Ich habe auf der Polizeiakademie gelernt, wie man einen Verdächtigen anschreien kann, ohne ihm ins Gesicht zu spucken. Das gehört zu unserer Grundausbildung. Das Feuer und der Polizist wüteten weiter. Ich ging zurück in mein Büro und telefonierte mit der Fluggesellschaft, die mich nach London geflogen hatte. Nach ein paar netten kleinen Lügen erfuhr ich die Adresse meines Klienten. Herr Fuhrer war Schausteller. Und wie es sich gehörte, trafen wir uns auf einem kleinen Rummelplatz. Das hier ist mein Leben. Als Kind verliebte ich mich in ein Holzpferd und später verdiente ich damit gutes Geld. Leider sind die Zeiten schlechter geworden. All die wahnsinnig teuren Bahnen, die heute gebaut werden, da kann ich nicht mithalten. Aber ich besitze eines der schönsten Karussells Europas. Und was hat das alles mit dem Ausflug nach London zu tun? Ich habe jemandem einen Gefallen getan, aber zu spät realisiert, dass das nicht ungefährlich für mich werden könnte. Und was ist mit meinem Honorar? Ihr Auftrag war es, mich unversehrt wieder zurückzubringen. Das ist Ihnen nicht gelungen. Die Frau am Flughafen wollte Sie verprügeln. Sie wollte nicht nur, sie tat es auch. Ich musste ambulant behandelt werden. Erst da bemerkte ich, dass Sie, Maloney, mit dem Koffer abgehauen sind. Sie können vom Glück reden, dass sich mein Auftraggeber nicht mehr bei mir gemeldet hat, sonst würden wir beide jetzt in Teufelsküche stecken. Vermutlich hat sich Ihr Auftraggeber bereits gütlich gehalten und den Koffer bei mir klauen lassen. Der Mann, der mich überfiel, ist mittlerweile allerdings tot. Der Koffer ist noch da, nicht aber die Kuckucksuhr. Das ist beunruhigend. Aber ich habe nichts mehr damit zu tun. Ich allerdings schon. Die Polizei glaubt nämlich, dass ich etwas mit dem Mord zu tun habe. Na und? Nehmen Sie sich einen guten Anwalt, aber lassen Sie mich in Ruhe. Als Kind habe ich mindestens 10 Karussellpferde pro Tag zerstört. Mein Tatendrang hat seither nicht nachgelassen. Ich flehe Sie an, rühren Sie mein Karussell nicht an. Wie heißt die Dame, die Sie in London verprügelt hat? Ich weiß es nicht. Sie müssen mir glauben. Was hat es mit der Kuckucksuhr auf sich? Keine Ahnung. Mich interessiert das nicht. Lassen Sie mich und mein Karussell in Ruhe. Denken Sie nur an all die Kinderherzen, die es erfreut. Er bot mir eine Gratisfahrt an. Ich schüttelte energisch den Kopf und ging. Jemand hielt mir Zuckerwatte unter die Nase. Ich nieste laut und fluchte über die Kindheit und was alles damit zusammenhing. Schließlich landete ich wieder ganz erwachsen in meinem Büro. Es vergingen kaum 10 Minuten, als eine elegant gekleidete ältere Dame mich mit ihrer Anwesenheit beglückte. Mein Name ist Stemmer. Danke, aber das interessiert mich nicht. Heute ertrage ich nur noch Kopfschmerzen, aber keine neuen Klienten. Auch keinen Kuckuck? Gebraten sollen die Dinger wie Wachteln schmecken. Der Kuckuck, den ich meine, macht Lärm. Und er ist sehr, sehr wertvoll. Wie wertvoll? Die Kuckucksuhr stammt aus dem Besitz des englischen Königshauses. Ein seltenes und äußerst wertvolles Sammlerstück. Es gibt von diesem Modell genau 3 Stück. Keines davon ist in Privatbesitz. Daraus können Sie in etwa ermessen, wie wertvoll das Stück ist. Immerhin so wertvoll, dass bereits jemand dran glauben musste. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin lediglich durch Umstände, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, in den Besitz der Uhr gelangt. Für einen angemessenen Finderlohn wäre ich bereit, die Uhr an Sie zu übergeben, damit Sie sie zurück nach England transportieren können. Allerdings müsste der Finderlohn schon sehr angemessen sein. Reden Sie nicht so um das heiße Portemonnaie herum. Wie viel soll ich Ihnen rüberschieben? 200.000 Franken. Ich nehme auch D-Mark oder Dollar. Allerdings nur als Ergänzung. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass ich ein Interesse daran haben könnte, die Uhr zurück nach London zu bringen? Ganz einfach. Das Königshaus hat bereits eine Belohnung ausgesetzt. 100.000 Pfund. Das sind etwa 230.000 Franken. Und die restlichen 30.000 wären sozusagen mein Honorar. Sozusagen. Allerdings müssten Sie mir die 200.000 vorab bezahlen. Ich gebe Ihnen die Uhr und Sie kassieren in London den Finderlohn. Und wer garantiert mir, dass Sie mich nicht reinlegen? Sehe ich wie eine skrupellose Diebin aus? Die Uhr ist in meinem Besitz gelangt, aber ich werde nicht glücklich mit dem Gedanken, eine gestohlene Uhr zu besitzen. Und weshalb bringen Sie die Uhr nicht selbst zurück? Das geht leider nicht. Ich werde via Interpol gesucht. Mord, Totschlag oder sind Sie Politikerin? Ich habe vor ein paar Jahren einigen Rentnern aus Deutschland hübsche kleine Ferienwohnungen im Kanton Freiburg verkauft. Leider rutschte der Hang weg, was zwar vorauszusehen war, aber wer will den alten Menschen die Freude über den günstigen Kauf nehmen? Nun, egal. Die Staatsanwaltschaft möchte mich gerne zu einigen Details befragen. Das behagt mir aber nicht. Und mir behagte die Dame nicht. Ich schloss die Tür ab, nachdem sie gegangen war. Auf meinem Schreibtisch malte ich 30.000 kleine Ringe in den Staub. Der Gedanke, noch einmal nach London zu fliegen, war verführerisch. Aber eine düstere Vorahnung sagte mir, dass damit eine Menge Ärger verbunden sein würde. Noch ehe ich mich endgültig für oder gegen das lockende Geld entscheiden konnte, wurde ich bereits wieder aufs Land gerufen. Es hatte gerade aufgehört zu regnen, als der Polizist mir die unter einer Decke verhüllte Leiche zeigte. Die Tote lag unmittelbar neben der Autobahn. Sie wurde von mehreren Schüssen niedergestreckt. Was sagen Sie dazu, Malone? Was soll ich dazu schon sagen? Die Frau kommt mir irgendwie bekannt vor. Das will ich auch schwer hoffen, Malone. In Ihrem Adressbuch fanden wir nämlich einen dick unterstrichenen Eintrag. Raten Sie mal, bei welchem Buchstaben, Malone. Also gut, ich gebe es zu. Die Frau war gestern Abend in meinem Büro. Sie machte ziemlich wirre Angaben über eine Kuckucksuhr. Jetzt reicht es aber, Maloney. Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, dass das Lieblingsstück der Windsors etwas mit diesem Mord zu tun hat. Wenn es sich dabei um eine scheußliche Kuckucksuhr handelt, hat alles mit allem zu tun. Das ist schlecht, Maloney. Es gibt internationale Verwicklungen. Wenn wir schon nicht diesem Europa beitreten, sollten unsere Verbrecher wenigstens so einsichtig sein, dass sie nur Verbrechen innerhalb der Landesgrenzen begehen. Was meinen Sie, Maloney? Natürlich, Ihnen kann das alles egal sein. Leute wie Sie werden nie ins benachbarte Ausland abberufen. Ich aber könnte als Austauschpolizist nach Frankreich gehen. Die würden staunen, mit welcher Effizienz hierzulande Kreuzworträtsel gelöst werden. Apropos Rätsel, Maloney. Die Leiche sieht aus, wie wenn sie Geschmack hätte. Wer aber ermordet eine geschmackvolle ältere Frau an einer Autobahn? Ich glaube, Wir können davon ausgehen, dass dies hier nicht der Tatort ist. Frauen wie diese kommen doch allenfalls in einem Feinschmeckerlokal ums Leben, aber nicht hier, neben der Autobahn. In meinem Büro tropfte ein Heizungsrohr. Ich ließ einen Handwerker kommen, der 3 Stunden lang hämmerte und schraubte. Als er ging, lief die Heizung überhaupt nicht mehr. Dafür tropfte der Wasserhahn. Ich verließ fluchtartig mein Büro und landete auf dem Rummelplatz. Das verstehe ich alles nicht. Es ist ganz einfach. Jemand hat 2 Menschen auf dem Gewissen und ich vermute, dass Sie dieser jemand sind. Ich? Das ist absurd. Wenn Sie mir jetzt nicht sofort die ganze Wahrheit sagen, stecke ich Ihr Karussell in Brand. Ist doch alles aus Holz, oder? Ja, sicher. Nein, lassen Sie das. Ich bin nicht versichert. Ich bin pleite. Umso schöner brennt das Pferdchen. Hören Sie auf damit. Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß. Nur zu, ich höre. Ich habe die Uhr im Auftrag von Frau Stemmer in London abgeholt. Sie boten mir 20.000 Franken. Das ist gerade genug, um die laufenden Verbindlichkeiten für 2 Monate zu decken. Und wer ist die Frau, die Sie verprügelt? Frau Pauli, sie ist ebenfalls hinter der Uhr her. Eine Sammlerin, die schreckt vor nichts zurück. Hat sich Frau Pauli noch einmal bei Ihnen gemeldet? Ja, sie wollte die Adresse von Frau Stemmer. Dann hat sie Frau Stemmer auf dem Gewissen. Sieht ganz danach aus. Lebt Frau Pauli in der Stadt? Nein, etwas außerhalb, in einem Landhaus. Und nehmen Sie sich in Acht, Maloney. Wenn ich Sie wäre, würde ich gleich schießen. Keine Gefangenen, Sie verstehen? Ich verstand und verständigte die Polizei. 2 Stunden später saß ich in einem Polizeiauto und hörte mir die unsäglichen Geschichten eines Beamten an, der nichts Gescheiteres im Kopf hat als Kreuzworträtsel und Pensionsansprüche. Das Problem ist die Versorgungslücke, Maloney. Man kriegt nur einen Teil von dem, was man eigentlich kriegen sollte. Sie kriegen fast nichts. Haben aber auch fast nie etwas verdient. So gesehen werden Sie durch loyale Beamte wie mich mitfinanziert. Soll ich Ihnen jetzt zum Dank die Füße küssen? Sie könnten ab und zu ein kleines Honorar in unsere Polizistenreisengerne-Kasse stecken, Maloney. Das ermöglicht uns, immer wieder nette Kollegen kennenzulernen. Zum Beispiel Uwe aus Bottrop. Ein Bild von einem Polizisten. Der kann auch noch nach 12 Korn eine Leiche von einem Altglascontainer unterscheiden. Da, vorne. Das ist die Frau. Sie fährt in dem Golf weg. Die sieht aber nicht wie eine Doppelmörderin aus, Maloney. Vielleicht ist sie frisch geschminkt. Frauen tun so etwas ab und zu. Was denn? Schminken und morden? Das ist Unsinn, Maloney. Statistisch gesehen morden Frauen viel weniger als Männer. Statistisch gesehen löst jeder Polizist ab und zu einen Fall. Genau, Maloney. Das ist aber seltsam. Auffährt auf eine Baustelle. Betreten verboten. Steht aber nicht vom Befahren. Wo sind wir hier überhaupt? Wir blieben hinter einer Baumaschine und sahen, wie sich Frau Pauli ans Flussufer begab. Wenig später gesellte sich mein Klient zu ihr. Er trug einen Koffer bei sich. Die Bauarbeiter kümmerten sich nicht um das seltsame Paar. Auch nicht, als Frau Pauli eine Waffe auf meinen Klienten richtete. Der Polizist tat, was er in solchen Situationen immer tut. Mist bauen. Im Namen der Versorgungslücke, Sie sind beide verhaftet. Verschwinden Sie, sonst erschieße ich den Kerl. Maloney, helfen Sie mir, die Frau ist gemeingefährlich. Waffe weg, ich zähle bis 3. Vielleicht sollten wir alles in Ruhe besprechen. Sie haben uns alle hereingelegt, Herr Fuhrer. Ich? So ist es. Naja, fast alle. Ich habe geschnallt, was los ist. Aber erst nachdem Sie 2 Menschen umgebracht hatten. Jetzt reicht es aber. Ich sagte, ich zähle bis 3 und was ist los? Niemand hört mir zu. Ich erwarte etwas mehr Respekt vor dem Gesetz. Du meine Güte, zählen Sie endlich und dann erschießen Sie diese Frau. Damit Sie in aller Ruhe mit der Kuckucksuhr abhauen und in London die Belohnung kassieren können. 1, 2, 3. Er hat auch Sie hereingelegt. Sie haben eine billige Kopie in die Schweiz transportiert. Die echte Uhr hat Fuhrer erst später abgeholt. Ich brauche das Geld. Ich bin sonst ruiniert. Noch einmal. 1, 2, 3, Waffe runter! Das könnte Ihnen so passen. So nahe war ich noch nie an der Uhr. Sie wird uns alle töten, wenn Sie nicht endlich etwas unternehmen. Kein Problem. Zielen Sie auf den Koffer. Wieso auf den Koffer? Ist er auch bewaffnet? Nein, nein, tun Sie das nicht! Sind Sie verrückt geworden? Schießen Sie nicht auf den Koffer! Wer nicht hört, muss fühlen. 1, 2, 3! Das tat gut. Er hat die Uhr getötet. Unsinn, tote Uhren schlagen nicht. Frau Pauli ließ resigniert die Pistole sinken. Mein Klient öffnete den Koffer und starrte auf die Kuckucksuhr, die 3 Einschusslöcher aufwies. Der Polizist begutachtete sein Werk und erzählte mir ein wenig irritiert, dass er noch nie so gut getroffen habe. Frau Pauli und mein Klient wurden verhaftet und die löchrige Kuckucksuhr wurde zurück nach London gebracht. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Zum Kuckuck,